In den nördlichen Katastrophengebieten vom Bezirk Nordhamgyong sind tagtäglich volksverbundene Versorgung zu erleben. Genosse Kim Jong-un, der das erstrangige Augenmerk auf die Sicherung des Lebens der Bewohner der Überschwemmungsgebiete richtet und ihnen mit dem Gefühl der leiblichen Eltern große Versorgung angedeihen lässt, schenkte ihnen diesmal die Küchengeräte.